freuen Sie sich auf eine rabenschwarze Komödie mit einer herausragenden Besetzung: Elisabeth Flickenschild, Lina Karstens, Hans Lothar und Friedrich Domin. Und im Anschluss an das Hörspiel senden wir einen biografischen Essay zu Wolfgang Hildesheimer. Guten Morgen, Herr Walzer. Guten Morgen, Herr Walzer. Was meinen Sie? Na, ich meinte, guten Morgen, Herr Walzer. Ich wüsste wahrhaftig nicht, was so gut daran sein soll. Sie schlafen ja noch. Ich wollte, so wär's. Und haben einen Kater dazu. Wie? Einen Kater. Ich habe gestern Abend einiges getrunken, Frau Borgwardt. Und einiges zu viel? So scheint es. War's wieder das Gewissen? Ja. Die Kontoauszüge kamen von der Bankküste. Und Sie mussten an Ihren unglücklichen Onkel Fabian denken. So war's. Reichtum macht nicht glücklich, Frau Borgwardt. Aber doch um einiges glücklicher als Armut. Jedenfalls sehen Sie sehr mitgenommen aus. Ich fühle mich sehr mitgenommen. Hier ist die Post. Legen Sie da auf den Nachttisch, aber sanft, ganz sanft, damit kein Luftzug entsteht. Sie verdrängen so viel Luft. Ist was Wichtiges dabei? Ein Telegramm. Sonst nichts? Nichts Erheiterndes? Ein illustrierter Katalog von Blumenzwiebeln oder eine gesunde 7 Pfund schwere Geburtsanzeige? Ich weiß nicht. Ich lese Ihre Post nicht, Herr Walzer. Warum nicht? Manchmal ist er wirklich ganz interessant. Soll ich die Fenster öffnen? Ja, aber sachte bitte. Behutsam. Wie Sie die Gräten aus einer Forelle zu entfernen pflegen. Ich kann nicht alles Licht auf einmal vertragen. Sie sollten ihn nicht vor dem Abend loben, Frau Borgwardt. Ich habe wieder so ein Gefühl. Welche Jahreszeit haben wir draußen? Herbst. Seit einigen Tagen schon. Sie schlafen ja noch. Das haben Sie bereits gesagt, wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht. Und ich sagte darauf, ich wollte, so wär's. In Wirklichkeit aber bin ich seit Morgengrauen wach. Sehen Sie, da hätten Sie aufstehen sollen. So früh, das ist gesund, anstatt... Manchmal, Frau Borgwardt, vor allem morgens, scheint es mir, als verberge sich unter Ihrem weichen und umfangreichen Äußeren der unmenschliche Kern eines Feldwebels. Unter einem umfangreichen Äußeren hat viel Verborgenes Platz. Im Morgengrauen aufstehen. Der Gedanke, zur Stunde, da die Kranken dem Tode nahe sind und die Todeskandidaten sterben. Was sind das für hässliche Gedanken? Lassen Sie mich ausreden. Wenn der abziehende Schlaf uns verlässt wie eine weiße, weiche Nebelwolke, und wir uns krampfhaft bemühen, einen Zipfel von ihr noch zu erhaschen, zurückzufliehen in den kostbaren Schlaf. Schön. Nicht wahr? Ich bin noch nicht fertig. Ja, in den Armen des Schlafes sind wir alle Engel. Auch ich. Ich habe übrigens von dem armen Herrn Marinelli geträumt. Sie sollten nicht immer an diese Dinge denken. Geträumt, sage ich, Frau Borgwardt, nicht gedacht. Warum hören Sie mir nicht richtig zu? Ja, ja, Frau Borgwardt. Kennen Sie das? Wenn einem die Wachheit so ganz langsam die Beine hochkriegt. Sie meinen Rheumatismus? Einfältige Naturen kennen für alles einen Namen. Oder Gicht. Oder mehrere Namen. Also ich spür's vor allem in Schulter und Hüfte, wenn ich mich bücke. Dann zieht es hier herunter und setzt sich... Herr Frau Borgwardt, Sie sind vielleicht der einzige Mensch, der mich aus dem Konzept bringen kann. Ja, im Lauf der Jahre habe ich vielleicht manches bei Ihnen gelernt. Jedenfalls meine ich das nicht. Ich meine, wenn einem so der frische, junge Tag die Muskeln hinaufzieht, die Nerven spannt wie die Saiten einer Bassgeige. Das Herz erreicht. Sie hätten Dichter werden sollen. Nur manche behaupten es, ich sei einer geworden. Ein Mann, der einsam auf dem Lande lebt, umgeben von Raben und anderem Getier, meinen Sie, könne nichts anderes sein als ein Dichter. Dichter reden nicht so viel wie Sie, Herr Walser. Rede ich Ihnen so viel, Frau Borgwardt? Ich habe mich dran gewöhnt. Es wäre vielleicht doch sonst zu still. Sehen Sie? Die beiden Raben da. Sieht der Linke nicht aus wie Tante Winifred? Aber Herr Walter, Sie sollten nicht so von den Toten... Toten? Tja, genau wie Tante Winifred. Sie hatte ein so hübsches Gefieder, aber darunter war sie rabenschwarz. Wir sind alle keine Engel. Auch Sie nicht? Auch ich nicht. Darf ich Ihnen jetzt das Frühstück bringen? Ja, bitte. Wissen Sie, was ich noch geträumt habe? Ich müsste einen Beruf ergreifen. Stellen Sie sich das vor. Na, vielleicht wäre es wirklich das Beste für Sie. Aber ich bitte Sie, Frau Borgwardt, wie habe ich das verdient? Behandle ich Sie etwas schlecht? Es war nicht böse gemeint, Herr Walser. Einen Beruf. Ärmelschoner am Arm, Fahrradspangen an der Wade, Familie am Bein, in der Aktentasche das Käsebrot, Tintenflecke auf dem Löschpapier, Gehaltszulage und der demütige Gang zum Chef. Man kann ja auch Chef werden. Bin ich zum Chef geboren, Frau Borgwardt? Das allerdings nicht. Aber es gibt ja auch noch andere Berufe, die man ergreifen kann. Ich will Ihnen mal was sagen. Es gibt überhaupt keine Berufe, die man ergreifen kann. Die Berufe ergreifen uns. Bevor man sich versieht, ist es zu spät. Außerdem wäre es in meinem Fall überaus unmoralisch. Mein unglücklicher Onkel Fabian hat mich zu seinem Alleinerben gemacht. Denken Sie nicht daran, Herr Walser. Und das wäre unsozial, wollte ich einem weniger Begünstigten seine Stellung streitig machen, zu der er sich... wie man so schön sagt, emporgearbeitet hat. Was haben die Rahmen nur? Streit? Vielleicht haben Sie das Gespräch gehört. Von Onkel Fabian und mir, seinem Erben? So weit hören Raben nicht. Liebe Frau Borgwardt, was wissen Sie von Raben? Sie sind doch noch keiner gewesen. Sie auch nicht. Nein, Frau Borgwardt, ich auch nicht. Na. Aber sprechen wir von etwas anderem. Wollten Sie mir nicht das Frühstück bringen? Ja, gewiss, aber Sie lassen mich. Sagten Sie nicht, dass es ein schöner Tag sei? Ein herrlicher Tag. Ein Tag, an dem es einen drängt, das Weite zu suchen? Unbedingt. An dem man es findet unter gilbenden Bachweiden, unter Birken, im Dunkelgrün des Taxus, mit Ausblick auf trächtiges, friesisches Vieh zwischen den Garben. Es ist nicht mehr Sommer, Herr Walser, sondern Herbst. Und wenn Sie jetzt nicht bald aufstehen, so wird es darüber Winter. Ja, das wäre schön. Wissen Sie, ich liebe den Winter. Das glitzernde Weiß auf dem Dach der Pergola. Den sandsteinernen Apollo mit einem Häubchen aus Schnee. Und meine Raben. Ich finde, im Winter wirken sie, als seien sie aus einer anderen Welt und nicht aus dieser, geschweige denn aus meiner. Finden Sie nicht auch? Ich habe darüber noch nicht nachgedacht. Natürlich nicht. Sie haben es ja auch nicht nötig, über Raben nachzudenken. Ja. Es muss schön sein, ein reines Gewissen zu haben. Man gewöhnt sich da. Gewiss, ja. Wissen Sie, Man würde sich ja auch an ein belastetes Gewissen gewöhnen, wenn es nur nicht immer wieder neu belastet würde. Und zwar gerade dann, wenn man glaubt, sich daran gewöhnt zu haben. Aber sprechen wir nicht davon. Wie viel Uhr ist es, sagten Sie? Ich habe noch nichts gesagt, aber es ist bald 12. Wie bald? Na, wenn Sie nicht bald aufstehen... Ich weiß. Ich bringe Ihnen jetzt das Frühstück. Und vielleicht sollten Sie währenddessen doch die Post durchsehen. Ja, wenn Sie drauf bestehen. Zumindest das Telegramm. Ja. Richtig, das Telegramm. Erwarte mich Donnerstag zum Mittagessen, Cosima. Erwarte mich Donnerstag, Mittagessen, Cosima. Cosima? Frau Borgwacht? Frau Borgwacht! Herr Walzer, wenn Sie heute noch Ihr Frühstück machen... Frau Borgwacht, ich fürchte, für heute wird das Frühstück sich erübrigen. Was für ein Tag haben wir heute? Donnerstag! Sehen Sie, genau das habe ich befürchtet. Wird darüber Freitag. Leider habe ich eine Widerlegung Ihrer Zeitrechnung in der Hand. Das Telegramm, es kommt nämlich Besuch. Besuch? Besuch, und zwar bereits zum Mittagessen. Haben wir genug zu essen im Haus? Ja, das hängt davon ab. Ja. Na, das hängt davon ab, wer es ist. Ja, leider kann ich es Ihnen auch nicht sagen. Eine Person, die sich Cosima nennt. Ruft dieser Name auch nur das Geringste in Ihnen wahr? Cosima? Ja, ich wüsste nicht. Ich auch nicht. Fällt mir absolut nichts dazu ein. Cosima? Doch! Hieß nicht Ihre jüngste Tante so? Die jüngste? Ich hoffe, mütterlicherseits. Nein, väterlicherseits. Ach. Wirklich? Ja, Herr Walzer. Hoffentlich ist die wenigstens die letzte. Hoffentlich. Natürlich ist da immer noch Onkel Nikolaus. Von dem wusste ich nichts. Er hat das Haus als Knabe verlassen und wurde nie erwähnt. Und doch ist er an allem schuld. An was? Er war es, der Herrn Marinelli ins Haus geschickt hat. Aber sprechen wir nicht mehr davon. Tante Cosima also. Versuchen Sie diesmal, sich zu beherrschen, Herr Walzer. Als ob ich das nicht immer täte. Vielleicht kommt sie aus einem ganz anderen Grund, der nichts mit, wie soll ich sagen, mit Familiendingen zu tun hat. Ich fürchte... Ich auch, Frau Borgwart. Ich auch. Ich glaube, die Raben hören uns doch. Sagt, liebe Tante Cosima. Ich freue mich, dich zu sehen. So? Ja. Übrigens, du siehst blühend aus. Ich würde dein Kompliment gern erwidern. Aber leider siehst du nicht gerade... Ich bin ein schlechter Schläfer. Das ist unter den Umständen verständlich. Oder stören dich die vielen Raben? Die Raben? Nein, ich liebe Raben. Ja. Schön, dass du mich mal besuchst. Die wenigen überlebenden Mitglieder einer früher immerhin recht zahlreichen Familie sollten zusammenhalten, habe ich mir gesagt. Sehr schön gesagt. Sehr wahr. Es freut mich, dass du das auch empfindest, mein lieber Adrian. Oh, apropos Familie, hat man eigentlich jemals wieder etwas über Onkel Nikolaus erfahren? Nikolaus ist im bürgerlichen Sinne nicht mehr existent. Und im anderen Sinne? Als man zum letzten Mal von ihm hörte, vor 10 Jahren etwa, soll er zur Leibwache eines Verbrecherkönigs namens Tiger Jimmy gehört haben. Tiger Jimmy, dessen Bande allmählich ausstarb unter seltsamen Umständen? Davon wusste ich nichts. Aber da scheint eine gewisse Parallele zu unserer Familie zu bestehen. Na ja, wenn man so will, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Ja. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen, was? Seit du 5 warst. So lange, sieh mal. War ich ein hübsches Kind? Ganz reizend. So. Ja. Die Zeit vergeht. Wie bitte? Ich sagte, die Zeit vergeht. Ja, ja, sehr wahr, Tante Cosima. Das ist sehr wahr. Und wie sie vergeht. Zwischen Abend und Morgen geschieht heutzutage mehr als früher zwischen Taufe und Tod. So? Ja, ja, das nehme ich der Zeitung. Hier geschieht ja nichts. Nichts? Naja, so gut wie nichts. Was sollte auch geschehen? Tja, nimmst du einen Cocktail? Danke. Nein. Ich trinke nie vor der Besprechung wichtiger Angelegenheiten. Siehst du, da bin ich aus ganz anderem Holz geschnitzt. Ich bespreche nichts, bevor ich nicht in jenem seligen Stadium bin, wo ich nicht mehr weiß, was wichtig ist und was nicht. Man sieht es dir an. So, findest du? Allerdings. Du erlaubst also? Schön hast du es hier. Nicht wahr? Und ruhig. Ah, mich würden die vielen Raben stören. Wie ich schon sagte, ich liebe Raben und ich ziehe sie anderen Tieren vor. Auf dein Wohl, liebe Tante Cosima. Übrigens, was sagtest du? Wichtige Angelegenheiten? Ich hatte mir ein unbeschwertes, heiteres Frühstück vorgestellt. Leicht und beschwingt und voller luftiger Vitamine. Was ich mit dir zu besprechen habe, mein lieber Adrian, lässt sich zu jeder Art von Mahlzeit besprechen. Na, umso besser. Ehrlich gesagt, ich weiß nämlich gar nicht, was es gibt. Ich kümmere mich um diese Dinge nicht. Du hast eine Frau, die für dich sorgt? Eine Frau, ja. Nicht meine Frau. Du bist unverheiratet? Erraten, liebe Tante. Warst du es immer? Hm. Ich war mit einer Zirkusreiterin verheiratet, aber nur kurz. Wir hatten uns ziemlich weit auseinandergelebt. So. Musst du ihr noch zahlen? Liebe Tante, was soll das Verhör? Na, kommen wir zur Sache. Mein lieber Adrian, ich werde ganz ehrlich mit dir sein. Warum? Sage nicht, weil es am längsten währt. Ich könnte dir Fälle aufweisen, die das Gegenteil lehren. Ich auch. Und zwar in unserer eigenen Familie. Ja, an die dachte ich auch. Du erlaubst... Wir werden noch auf sie zu sprechen kommen. Wenn es sein muss. Es muss sein. Lieber Adrian, ich bin ruiniert. Auf dein Wohl. Ruiniert, sagst du? Ruiniert. Und solange du noch diese Rubinen um deinen kostbaren, dem Fortschreiten der Zeit hohnbietenden Hals drehst, brauche ich wohl doch deine trüben Worte nicht allzu ernst zu nehmen. Es handelt sich um eine Kopie des Schmuckes, die mein seliger Gemahl von der Großfürstin Anastasia erhalten hatte. Für geleistete Dienste. Welcher Natur? Darüber möchte ich schweigen. Wie du willst. Das war vor ihrer Ermordung? Sie lebt noch. Sonst hätte sie den Schmuck doch nicht zurückverlangt. Und du hast ihn ihr gegeben? Mein lieber Adrian, nicht jedermann greift zu solch radikalen Methoden wie... Nun, wie mancher andere. Kannte ich deinen seligen Gemahl? Er ist verschollen, nachdem Fabian ihn ruiniert hatte. Du meinst deinen Bruder? Und dein Onkel. Und Wohltäter. Darauf kommen wir sogleich zu sprechen. Ruiniert. Und wie ist das mit den zauberhaften Gebilden, die an deinen Ohrmuscheln hängen, wie sagen wir, an barocken Plafonds? Ebenfalls Kopien. Die Originale haben mich vor Schandpfahl und Schuldturm bewahrt. Die Begriffe, mit denen du operierst, liebe Tante, entspringen einer anderen, vielleicht besseren Zeit. Die unsere bedeutet mir nicht viel. Selbstverständlich. Jedenfalls sind es nur Begriffe, mit denen ich operiere. Ich verstehe jedenfalls jetzt, worauf du hinaus willst. Das bezweifle ich. Ja, kommst du etwa nicht, um mich um Hilfe zu bitten? Hilfe? Wenn du es so nennen willst. Sprich dich aus, liebe Tante. Das werde ich tun, lieber Adrian. Und darauf kannst du dich verlassen. Ich habe eine Tochter. So, ja, das freut mich. Ich meine für dich. Sie ist das Einzige, was ich besitze. Du hängst sehr an dem Kind. Durchaus nicht. Wir vertragen uns schlecht, ganz schlecht. Tut mir leid. Wenn ich sage, dass sie das Einzige ist, was ich besitze, so ist das wörtlich zu nehmen. Ich besitze sonst nichts. Ich finde immer, weißt du, dass eigene Kinder der größte Reichtum ist, der uns Menschen zuteil werden kann. Oft. Nicht immer. Es hängt von Art und Beschaffenheit der Kinder ab und damit von den Möglichkeiten ihrer Auswertung. Sagtest du Auswertung? Ganz recht. So. Ja, das scheint mir ein sehr, wie soll ich sagen, rationaler Gesichtspunkt zu sein. Wenn ich ihn auch nicht gerade poetisch nennen möchte, so muss ich doch zugeben, dass er durch eine gewisse gedankliche Klarheit besticht, wie sie heute nur noch selten zu finden ist. Siehst du? Ich wusste, dass dir diese Sprache zusagen würde. Das kann ich nur auch wieder nicht sagen. Diese Art der Betrachtung war mir ehrlich gesagt bisher noch nicht geläufig. Ich bin immer eine Träumernatur. So siehst du aus. Ja, findest du wirklich? Ach, lassen wir das. Auf deine Natur kommen wir dann noch zu sprechen. Sehr gerne. Ist sie schön? Ich meine deine Tochter, nicht meine Natur. Sie hat die Schönheit etwa einer dänischen Docke. So? Ja. Aha. Naja, also ich kenne Leute, die behaupten, dass dänische Doggen dem Menschen an Ethos überlegen sind. Dazu gehört nicht viel. Ja, das ist allerdings eine Erwiderung, die selbst den Gutwilligen verstummen lässt. Zudem ist es leider nicht das Ethos, was einen Mann an einer Frau betört. Sag das nicht, liebe Tante. Es gibt Männer und Männer. Zu welcher dieser beiden Kategorien rechnest du dich? Ich? Mich? Du dich. Zur ersten. Es ist angerichtet. Ja, ich fürchte auch. Ich meine das Essen. Liebe Tante Cosima, darf ich bitten? Parmesan? Wie bitte? Nimmst du Parmesan in die Suppe? Nein, danke. Wenn ich nicht irre, so hat auch dieses Haus früher deinem Onkel Fabian gehört. Du irrst nicht. In Familienangelegenheiten irre ich mich in der Tat äußerst selten. Darf ich einschenken? Chateau Neuf du Pape. Du lebst gut. Ich beklage mich nicht. Danke. Wie lange ist es eigentlich her, dass dein Onkel Fabian, sagen wir, verschollen ist? Am 13. November werden es 7 Jahre. Wie du das Datum parat hast. Es wäre undankbar, wollte ich die Daten im Leben meines Wohltäters vergessen. Vor allem sein Todesdatum. Woher weißt du, dass er tot ist, liebe Tante? Es gibt mehr Dinge, und zwar vor allem zwischen Himmel und Darauf Erde. Darauf kommen wir noch zu sprechen. Wo bist du eigentlich zur Schule gegangen? Leider überhaupt nicht, liebe Tante, auf dein Wohl. Ich wurde zu Hause unterrichtet, und zwar von meinem unvergessenen Herrn Marinelli. Marinelli? Marinelli? War das nicht ein Freund von Nikolaus? Das war er. Und was ist aus ihm geworden? Leider ebenfalls verschollen. Seltsam. Sehr. Hat dein Onkel Fabian dir eigentlich jemals von mir erzählt? Nein, er war sehr verschwiegen. Na, hat er auch viel zu verschweigen. Du weißt vielleicht, dass ich seine Lieblingsschwester war. Das wusste ich ehrlich gesagt nicht. Schon von früh auf. So. Er war ein bezauberndes Kind. Schlank und gelenkig. Er trug Matrosenanzüge und immer in weiß. So, das war er später nicht mehr. Nein, das kann man wohl sagen, später nicht mehr. Später wurde er rabenschwarz. Rabenschwarz, sagst du? Rabenschwarz und steckte tief in seiner Philanthropie. Er hatte es bitter nötig. Ich weiß, dass er manche Kirche und manche Spital gestiftet hat. Ja, nicht zu reden von einer Zisterzienserabtei. Tatsächlich war der so? Rabenschwarz, sage ich dir. Kannst du mir da Einzelheiten? Darf ich weiter servieren? Bitte, Frau Borgwacht, bitte. Ja, ja, lieber Adrian, seitdem ist viel Zeit vergangen. Ganz recht, ganz recht. Vielen Dank, Frau Borgwacht, vielen Dank. Ja, ja. Mit dem Spargel werden wir uns schon selbst bedienen. Dankeschön, danke vielmals. Wir waren bei Onkel Fabians Rabenschwärze. Könntest du mir da Einzelheiten geben? Schließlich war er ja mein Wohltäter. Einzelheiten? Wir werden sehen. Es kommt drauf an, wie viel sie dir wert sind. Wolltest du nicht ehrlich mit mir sein? Gewiss, gewiss. Aber nicht umsonst, lieber Adrian. Ehrlichkeit ist ein teurer Artikel. Man muss sparsam damit umgehen. Und bitte bedenke, dass ich als seine Lieblingsschwester so gut über deinen Onkel Bescheid wusste, dass er mir eine beträchtliche monatliche Rente aussetzte. So. Ja. Eine Rente, die am Verlust mir sehr schmerzlich wurde. Ich verstehe. Noch nicht ganz, lieber Adrian. Noch nicht ganz. Herein. Guten Tag. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Wohnt hier Herr Adrian Walser? Ja. Dann bin ich hier richtig. Hat Herr Walser soeben Besuch von seiner Tante, Frau Cosima von Hergenrath? Auch das? Darf ich fragen, was Sie von Herrn Walser wünschen? Nichts. Ich bin von Frau von Hergenrath bestellt. Ich soll sie um 2:30 abholen. Es ist aber erst 2:05. Ich komme immer ein wenig zu früh. Gewöhnlich zahlt es sich aus. Sie sind der Chauffeur? Das nicht, nein. Ich bin Leibwächter. Na, dass Frau von Hergenrath sich einen Leibwächter hält? Ich bin freiberuflicher Leibwächter. 4,50 die Stunde, nach 10 Uhr das Doppelte. Unentbehrlich für Leute, die in Gefahr schweben, ermordet zu werden. Ermordet? Ja, mein Frau von Herrenrat, dass Herr Walser Sie ermorden will? In Anbetracht der Tatsache, dass Herr Walser einige wesentliche Mitglieder seiner Familie bereits umgebracht hat, ist ja dieser Verdacht auch nicht allzu weit hergeholt. Herr Walser hat mir... Warum sind Sie denn so böse? Es ist doch nicht meine Schuld. Außerdem wird er seine Gründe gehabt haben. Ich sag Ihnen... Sprechen wir nicht mehr davon, wenn Ihnen das Thema so peinlich ist. Sie haben eine Menge Raben hier ums Haus. Schöne Raben. Herr Walser liebt Raben. Ach, wirklich? Welch ein Zufall. Ich auch. Ich heiße Mönckeberg. Raul Maria Mönckeberg. Es freut mich. Ganz meinerseits. Ich bin Herrn Walsers Haushälterin, Frau Borgwart. Sehr erfreut. Haben Sie ein Stückchen Brot, Frau Borgwart? Brot? Ich möchte die Raben ein wenig füttern. Ach so. Na, Raben fressen nicht gern Brot. Es kommt darauf an, wer es Ihnen gibt. Wie Sie meinen. Hier. Danke. Seltsam. Darf ich einen schenken? Danke. Tja, das ist ja alles sehr interessant, liebe Tante. Onkel Fabian erscheint mir in einem neuen Licht. Jedenfalls kannte ich ihn so nicht. Und nun nehme ich an, möchtest du mit mir über die Erneuerung deiner Rente sprechen, nicht wahr? Übrigens, wozu hast du eigentlich dein Fräulein Tochter ins Spiel gebracht? Mein lieber Adria, du bist heute ein Mann von 28. Senf? Wie bitte? Nimmst du Senf? Ach, du bringst einen völlig durcheinander. Englischen oder Französischen? Englischen oder Französischen was? Na, Senf. Ich nehme keinen Senf. Und ich bin nicht 28, sondern leider schon 38. Du irrst. Du vergisst, dass Männer, im Gegensatz zu Frauen, jedes Jahr um ein Jahr älter werden. Vielleicht hatte ich das vergessen, wie dem auch sei. Du bist der Mann in den besten Jahren. Mhm. Wenn du Zeit hast, dann möchte ich dir gern meine Theorie über die besten Jahre eines Mannes erläutern. Ich habe keine Zeit. Die besten Jahre, so finde ich immer, sind eine äußerst frivole Erfindung solcher Herren, die ich als Augenzwinkerer, als Schulterklopfer, als Knopfloch, Nelkenträger oder Schürzenjäger bezeichne. Adrian, ich ersuche dich. Obgleich es sich bei den Letzteren eigentlich mehr um Nerzjäger handelt. In Wirklichkeit, liebe Tante, sind die besten Jahre die kritischen. Zeit zu einer kleinen Zwischenbilanz, die bis zu einem gewissen Grad bereits eine endgültige Bilanz bestimmt. Und diese wird vor allem in meinem Fall nicht ganz einfach sein. Nein, wahrhaftig nicht. Und eben deshalb habe ich beschlossen, meine Jahre allein zu verbringen. Oh, entschuldige, dein Glas ist leer. Darf ich einschenken? Ja, nein. Hm. Du bringst mich völlig aus dem Konzept. Ach, da bist du nicht die Einzige, liebe Tante Cosima. Schon früher habe ich immer alle Leute aus dem Konzept gebracht. Ach, genug jetzt, Adrian. Zum Beispiel meine Haushälterin, Frau Borgwart, übrigens eine Seele von einem Menschen, obgleich natürlich der Körper in diesem Fall auch ziemlich schwer ins Gewicht fällt. Wie sollte sie es, so frage ich dich, bei mir aushalten, wenn ich sie nicht schon vor langer Zeit ein und für alle Mal endgültig aus dem Konzept gebracht hätte? Frage sie nach einem Konzept und du wirst sehen, sie hat keins. Das Gute an ihr ist übrigens, dass sie sich nicht aus der Ruhe bringen lässt. Auch dir, liebe Tante, würde ich im Guten raten, dich von mir nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Was soll das heißen? So. Und nun trink von diesem köstlichen Chateau Neuf und du wirst dich wieder fassen. Ist er nicht hervorragend? Er ist sehr. Ich habe vor kurzem das Weingut gekauft. So. Es muss ziemlich viel gekostet haben. Ja, allerdings. Aber du musst zugeben, dass es sich lohnt. Ach, der Sache. Adrian, du bist ein Mörder. Ein was? Ein Mörder. Aber liebe Tante Cosima, was sind denn das für harte Worte? Du bist der schamloseste Massenmörder dieses Jahrhunderts. Du bringst mich wirklich in Verlegenheit. Und des Letzten. Also da muss ich dich doch wohl an Dr. Krippen erinnern, liebe Tante. An wen? An Dr. Krippen, einen ehrsamen Arzt zu London am Ende des vorigen Jahrhunderts. 5-mal war er verheiratet, hatte daneben 6 Geliebte und hat alle 14 umgebracht. Und zwar auf durchaus ungewöhnliche Weise. Soll ich dir erzählen, wie? Nein. Im Augenblick sind wir bei dir. Zum Beispiel tat er das Gift immer im Pfefferminztee, sodass... Nicht nur hast du deinen armen, unglücklichen Onkel Fabian. Gott sei Dank war er weder arm noch unglücklich. Weißt du, mir fiel ja ein Stein vom Herzen, als du mir erzähltest, wie Rabenschwarz er... Darf ich den Nachtisch servieren? Nein! Ich esse hier nichts mehr. Aber bitte, Frau Borgwardt, denken Sie, meiner Tante gefällt es hier so gut, dass sie am liebsten ganz hier bleiben möchte. Wirklich, gnädige Frau? Ja, es ist schön hier. Und so still. Und es kommt fast nie jemand, nicht wahr, Frau Borgwardt? Selten. Allerdings ist soeben mein Herr gekommen. Er will Sie abholen, gnädige Frau. Gott sei Dank! Ach, du wirst abgeholt? Ja, lieber Adrian, ich werde abgeholt. Ich habe ihm eine Tasse Kaffee angeboten, aber er trinkt den nicht. Sondern steht draußen und füttert die Raben. So? Sagen Sie ihm, er soll hereinkommen. Er soll sich in das Nebenzimmer setzen, bis ich ihn rufe. Sehr gern, gnädige Frau. Du willst ihn rufen? Wenn ich ihn brauche. Und wer ist der Herr? Er heißt Mönckeberg. Der Name bedeutet mir nichts. Mir bedeutet er Sicherheit. Vor was? Vor dir. Du hast Fabian umgebracht, sowie deine Onkel Robert und Jasper. Und deine Tanten Gertrude, Winifried und Patricia. Wie du sie alle auswendig weißt. Ich bin die einzig Überlebende. Väterlicherseits, mütterlicherseits habe ich auch noch einiges. Und außerdem hast du Nikolaus vergessen. Ich nehme an, er lebt noch. Von ihm spreche ich nicht. Schade, ich wüsste gerne einiges. Na, du verstehst immer wieder abzulenken. Ich verstehe sogar einiges mehr. Aber zurück zur Sache, Tante Cosima. Du willst also keine Rente haben? Nein. Du wirst Iris heiraten. Wen? Iris, meine Tochter. Siehst du, die hatte ich inzwischen schon wieder vergessen. Du möchtest also deine einzige Tochter einem Massenmörder zur Frau geben. Ah, du gibst es also zu. Ich gebe nichts zu. Ich habe nur einen Augenblick lang versucht, dir dein Bild des Sachverhaltes zu vergegenwärtigen. Ich wollte mich gewissermaßen in dich einlegen. Du wirst sie zur Frau nehmen, ihr die Hälfte deines Besitzes überschreiben, sowie deine Stahlpapiere und die Schiffswerftaktien. Habe ich abgestoßen. Und ihr ein eigenes Bankkonto errichten. So? Ja. Ach. Weißt du, wenn ich bedenke, wie schlecht du mit deiner Tochter stehst, dann erscheint mir deine Besorgnis um ihre Zukunft aus geradezu rührend. Ich will dir nicht verhehlen, dass ich von ihr für die Erledigung dieser Angelegenheit eine großzügige Provision beanspruchen und erhalten werde. Ach so. Nun, deine Ehrlichkeit gerät dir zur Ehre. Ich bin nicht sicher, ob sie nicht das Einzige ist, was dir zur Ehre gerät. Dennoch, so verlockend dein Angebot auch sein mag, ich kann es leider nicht annehmen. Ich habe dir schon zu erklären versucht, warum ich lieber allein bleibe. Zudem fürchte ich, Frau Borgwardt würde mir kündigen, wenn eine andere Frau ins Haus kommt. Was kümmert mich Frau Borgwardt? Na, dich vielleicht nichts, aber mich. Ja, und wer spricht davon, dass du Iris zu dir ins Haus nehmen sollst? Sie würde sich ohnehin nicht wohlfühlen bei dir und deinen Raben. Sie wäre ihres Lebens nicht sicher. Ich betreibe die Sache nur der Form wegen. Eine Schenkung sehe in der Öffentlichkeit sehr seltsam aus. Ich fürchte, du wirst dir die ganze Angelegenheit aus dem Kopf schlagen müssen. Ich bin bereit, dir und deiner Tochter eine kleine Rente auszusetzen, von der ihr beide leben könnte, ohne allerdings allzu große Sprünge zu machen. So zwischen Spitzengardinen und ererbten Porzellan und sonntags zum Braten einen Gast. Ich würde euch sogar raten, einen Beruf zu ergreifen. Du musst nämlich bedenken, dass ich bereits 67 entfernte, hinterbliebene Verwandte unterstütze. Unter denen übrigens auch die unmündigen Kinder des verschollenen Nikolaus sind. Nikolaus hatte keine Kinder. Na bitte. Daran siehst du, wie ich ausgenutzt bin. Das ist mir gleichgültig. Ich verlange hiermit von dir... Kaffee hier oder draußen auf der Terrasse? Ich will keinen Kaffee! Draußen auf der Terrasse, liebe Frau Borgwardt. Meine Tante möchte ein wenig die milde Herbstluft genießen, bevor sie zur nüchternen Existenz des Stadtmenschen zurückkehrt. Nicht wahr, Tante Cosima? Ist Herr Mönckeberg im Nebenzimmer? Ja, gnädige Frau. Ach, dann sagen Sie ihm doch bitte, er möchte sich in den Wintergarten setzen. Da ist er dann näher bei uns, im Fall, dass meine Tante ihn braucht. Sehr gern, Herr Walser. Thank you. Ein schöner Tag. Ist es nicht herrlich hier draußen? Oder stören dich die Raben? Adrian, ich habe nicht viel Zeit. Ich ersuche dich. Nicht viel Zeit? Glaube mir, Tante Cosima, das ist ein großer Fehler. Nimm dir ein Beispiel an mir. Ich habe immer Zeit. Erst neulich habe ich 4 volle Tage damit zugebracht, die Fotoalben meines verstorbenen Großvaters zu ordnen. Du kannst dir das leisten, ich nicht. Es ist wirklich erstaunlich, was dabei zutage trat. Stell dir vor, der Postminister in einer der ersten Badehosen beim Rosenzüchten in seinem Garten. Adrian, du bringst mich an den Rand. Sarah Bernard im Alter von 74 Jahren in der Rolle des Hamlet im Rollstuhl. Ach, genug. Richard Wagner und König Ludwig II. In Schloss Linderhof als Tristan und Isolde. Und König Nikolaus als Säugling nackt auf einem Tigerfell. Vielleicht hättest du Lust, mit mir die Sammlung mal durchzugehen? Hör mal zu. Solltest du nicht innerhalb der nächsten 5 Minuten auf meinen Plan eingehen, und zwar bedingungslos, dann übergebe ich dich der Polizei. Davon würde ich an deiner Stelle absehen. Davon hast du doch nichts. Noch nicht einmal eine kleine Rente. Dafür aber die große Genugtuung, dass du aufgehängt wirst. Heutzutage wird man guillotiniert. Und darauf soll es mir nicht ankommen. Außer in einigen amerikanischen Staaten. In Louisiana zum Beispiel. Jahrelang habe ich dich beobachten lassen. Von der Polizei? Natürlich nicht. Privat. Aber ich habe Zeugen. Aha. Du hast also gewissermaßen meine Morde für deine persönlichen Zwecke gesammelt. Du gibst sie also doch zu. Keineswegs. Ich bin dabei, deine Mentalität zu ergründen und sie mit der anderer Familienmitglieder zu vergleichen. Und siehe da, sie sind die gleichen. Nikolaus ausgenommen, dessen Mentalität ich nicht kenne. Und das bedeutet, dass du auch mich ermorden willst. Wie langweilig du bist, Tante. Wie oft muss ich dir denn noch sagen, dass ich niemanden ermordet habe? Wie kommt es aber dann, dass deine Tante Winifried von einer Odenwaldwanderung mit dir nicht zurückgekehrt ist? Sie ist zurückgekehrt. Nur habt ihr sie alle nicht mehr erkannt. Und kannst du mir erklären, wie es kommt, dass dein Onkel Jasper eine Schachpartie mit dir nicht überlebt hat? Er hat sie überlebt. Übrigens war er ein miserabler Spieler. Denkt ihr schon bei der Eröffnung mit dem Damenbauer? Ach, lass mich doch gefälligst mit dem Damenbauer in Ruhe. Er ist jedenfalls nicht heimgekommen. Er ist davongeflogen. Kam allerdings dann wieder. Was soll das heißen? Liebe Tante Cosima, wo gemordet wird, da gibt es bekanntlich Leichen. Kannst du mir vielleicht erklären, wie es kommt, dass man weder die Leiche von Tante Winifred noch die von Onkel Jasper gefunden hat, noch die Leichen der anderen Familienmitglieder, deren Mord du mir in die Schuhe schieben möchtest? Gott mag wissen, was du mit ihnen getan hast. Hm, er weiß es. Ich nehme an, du hast sie verscharrt. Nimm es mir nicht übel, liebe Tante, aber ich finde dich im höchsten Grade geschmacklos. Geschmacklos, ne? Das ist der Gipfel. Noch nicht einmal Dr. Krippen hat die Leichen verscharrt. Er hat sie so... Geschmacklos! Mehrfacher Mörder wirft mir vor... Bitte, hier ist der Kaffee. Ich will keinen. Vielen Dank, Frau Borgwardt. Denken Sie, meine Tante ist so hingerissen. Ist der Mönckeberg im Wintergarten? Ja, gnädige Frau. Er sitzt mit dem Ohr an der Wand. Man kann jedes Wort verstehen. Ach, das ist gut. Siehst du, du brauchst keine Angst zu haben. Nimmst du einen Cognac zum Kaffee? Nein. Ah, du nimmst lieber einen Kirsch. Nein, ich will gar nichts. Den Cognac und 2 Gläser, Frau Borgwardt, bitte. Sehr gern, Herr Walter. Es ist nämlich echter Napoleon Brandy, den Onkel Fabian. Ich will keinen... Tante Cosima, ich möchte dir dringendst raten, einen Cognac zum Kaffee zu nehmen. Wer ist übrigens dieser Herr Mönckeberg? Mein Leibwächter und Zeuge. So. Und deshalb rate ich dir hiermit. Ist es dir nicht schon aufgefallen, liebe Tante Cosima, so im Laufe deiner Erfahrung, dass das Einzige, was die Anmaßung eines guten Rates entschuldigt, die Tatsache ist, dass er niemals angenommen wird. Adrian, ich sage dir, in einer Stunde oder noch früher sitzt du hinter Schloss und Riegel. Liebe Tante Cosima, ich schlage vor, du nimmst die kleine Rente an, verkaufst deine Tochter an einen Würdigeren und wir bleiben Freunde. Du Mörder, Familienmörder. Ich fürchte wirklich, du treibst mich zum Äußersten. Dabei würde ich es dir gern ersparen. Hörst du die Raben? Sie sind unüberhörbar. Bald versteht man sein eigenes Wort nicht mehr. Und siehst du sie? Dort? Man kann sie nicht übersehen. Sie machen den ganzen Himmel schwarz. Richtig. Und siehst du, ich brauche nur ein Wort zu sagen. Ein ganz kleines, einsilbiges. Ich flüstere es nur. Ja, denke es nur. Und du bist einer von ihnen. Adrian, bist du vielleicht wahnsinnig? Nicht aufregen, Tante Cosima, nicht aufregen. Wenn du ruhig bleibst, kannst du dich retten. Das sage ich dir in deinem Interesse. Das Wort wirkt nur, wenn ich das Opfer in Erregung versetzt habe. Ich gebe zu, ich mache es meinem Gegenüber schwer, Ruhe zu wahren, dennoch sage ich... Adrian, ich bitte dich, halte mich nicht zum Narren. Genau das haben Patricia, Winifred und Jasper auch gesagt. Robert lachte und fragte, bist du etwa ein Zauberer? Es waren seine letzten Worte. Jetzt reicht's dann nur noch. Siehst du? Vielleicht ist er das. Tu mir daher den Gefallen, liebe Tante, und glaub mir. Ich will dich ja gar nicht in einen Raben verwandeln. Mach dich nicht lächerlich, Adrian. Das wiederum waren die letzten Worte meines unglücklichen Onkel Fabian, als ich ihn in einem Anfall von Ärger in einen Raben verwandelte. Und Gott sei Dank tut er mir ab heute nicht mehr leid, da ich weiß, dass er ein Schurke war. Aber sofort nach der Tat habe ich's bedauert. Ich wusste nicht, dass er mir Besitz und Vermögen als Alleinerben hinterlassen würde. Es war wirklich sehr großzügig von ihm, findest du nicht auch? Dennoch hätte ich ihn gern zurückverwandelt, aber leider, leider hatte ich in kindlichem Übermut meinen unvergessenen Lehrer in Erregung gebracht und ihn in einen Raben verwandelt, bevor er mir die Rückverwandlungsformel beibringen konnte. Und nun ist wohl der Einzige, der sie weiß, Onkel Nikolaus. Aber der ist verschollen. Bitte lass mich weitererzählen. Wie gesagt, um Onkel Fabian tat es mir leid. Schließlich hat man seinen Wohltätern gegenüber gewisse Verpflichtungen, aber darüber magst du anders denken. Was die anderen betrifft, Patricia, Jasper, Robert und Winifred und wie sie alle heißen, ihnen geschieht es recht. Sie kamen alle mit der gleichen Absicht, nämlich mich zu erpressen. Wie du. Zuerst kam Onkel Robert. Er sagte, ich hätte Onkel Fabian ermordet und verlangte eine beträchtliche Summe Schweigegeld. Erst als ich sie verweigerte, drohte er mit der Polizei. Was blieb mir anderes übrig, als ihn zu verwandeln? Dann kam Tante Winifred, die Beweise zu haben glaubte, dass ich zwei Morde begangen hätte und ihre Forderungen waren dementsprechend höher. Und so musste ich sie auch verwandeln. Und so ging das dann weiter. Und nun kommst du als Letzte. Natürlich außer Onkel Nikolaus. Und stellst unerfüllbare Forderungen. Unerfüllbar, denn wie ich dir schon sagte, unterstütze ich die Hinterbliebenen meiner Opfer. Und zwar einzig und allein aus Familiengefühl. Denn du wirst mir zugeben, dass von Verpflichtung hier kaum die Rede sein Bist kann. Du endlich fertig? Fertig? Lass mich mal nachdenken. Ja. Ja, ich glaube, ich habe alles gesagt. Und nun bitte ich dich... Gehst du auf meine Vorschläge ein, oder nicht? Tante Cosima... Du hörst, wie die Raben dich warnen. Auch ich möchte dich zum letzten Mal warnen. Hörst du? Hilfe! Herr Mankeberg! Hilfe! Rabakadabra. Vorstellen. Mönckeberg, Raul Maria Mönckeberg. Walser. Sehr erfreut. Ganz meinerseits, Herr Mönckeberg. Wollen Sie sich nicht setzen? Danke. Danke sehr. Tja, Sie sehen, Herr Mönckeberg, Sie kommen ein wenig spät. Spät? Nun. Haben Sie gerufen, Herr Walser? Gerufen? Nein, ich nicht. Ach, meine Tante hat zuletzt noch gerufen. Ach so, ne, dann habe ich mich verhört. Ja. Soll ich den Cognac noch bringen? Ja, bitte, Frau Borgwardt. Und zwei Gläser. Sie trinken noch einen mit mir. An sich sollte ich nicht. Mein Herz ist nicht, was es einmal war. Aber einer kann wohl nicht schaden. Ja, das meine ich auch. Ich bringe ihn gleich. Ja. Sie waren also... sozusagen in Diensten meiner Tante. Ich war in Diensten verschiedener Mitglieder Ihrer werten Familie, Herr Walser. Zugleich? Nacheinander. So. Hm. Na, dann wissen Sie also Bescheid. Ich weiß Bescheid. Ich habe Ihren Tanten und Onkeln bis zu Ihrem Ende, das heißt, bis zu Ihrem menschlichen Ende, gedient. Waren Sie immer als Leibwächter beschäftigt? Gewiss. Und ich bin stets ein wenig zu spät gekommen. Warum? Darauf kommen wir gleich. Ich schlich mich damals auf der Odenwaldwanderung 100 Schritte hinter Ihrer Tante Winifred her. Nahe genug, um zu hören, wie sie in Erregung geriet. Bei der Schachparty mit Ihrem Onkel Jasper. Danke, danke, Herr Mönckebeck. Dankeschön, ich sehe, Sie wissen genug. Ja. Keine Einzelheiten, bitte. Ja, wo waren Sie in Diensten, bevor Sie auf meine Familie stießen? Ich war Leibwächter einiger bedeutender Persönlichkeiten im Ausland. Ach so. Ja. Der Cognac. Danke, Frau Borgwart. Soll ich einschenken? Nein, danke, danke. Ich schenke schon selbst ein. Ja, im Ausland, sagten Sie. Ja, 3 Jahre lang war ich zum Beispiel der Schatten eines Herrn namens... Tiger Jimmy. Ganz recht, Adrian. Ja, mein lieber Onkel Nikolaus, da bist du also. Da bin ich. Ich hoffe, du freust dich. Jetzt verstehe ich, warum du immer zu spät gekommen bist. Du wolltest deine Geschwister aus dem Weg räumen, bevor du... Bevor ich? Was ist aus Tiger Jimmys Bande geworden? Ich habe sie zu Hause im Käfig. Lautes Gesindel, aber zahm. Habe ich recht gehört? Hast du den armen Nico Marinelli verwandelt? Ja, du hast recht gehört. Er war mein Freund und Meister. Meiner auch. Du hast ihn Onkel Fabian geschickt. Ich hoffe, du bist mir dankbar dafür. Nun, dankbar. Darauf kommen wir noch zu sprechen. Ich habe vorhin versucht, einige deiner Raben zu identifizieren. Aber es ist nicht leicht. Ja. Ich habe mir einige andere Raben angeschafft, um die Familie darunter verschwinden zu lassen. Ach so. Weißt du, es wäre mir peinlich, im Laufe meines stillen Tages einem vorwurfsvollen Vogel ins Auge sehen zu müssen, der vielleicht Tante Patricia war. Sie war ein unausstehliches Kind. Sie war eine unausstehliche Erwachsene. Mhm. Dennoch, mein Eingriff in ihr Schicksal war immerhin einschneidend. Mein lieber Adrian, wenn du es bereust, ich kann sie dir zurückverwandeln. Was? Du meinst... Ich kann die alle zurückbringen, dass sie aus Fleisch und Blut vor dir stehen, ungealtert, wie sie leibten und lebten. Du siehst mich so seltsam an, mein Freund, mit deinem Ausdruck zwischen Unverwandtschaft und Schrecken. Bedenke... Ich habe den Lehrgang bei Nico Marinelli zu Ende geführt, während du deine unzureichenden Kräfte ausprobieren musstest, als du noch nicht Flügge warst und dein Lehrer durch dich Flügge wurde, sozusagen. Ich nehme an, er ist unter deinem Rahmen. Ja, ja, gewiss, wenn er nicht weggeflogen ist. Ne? Ja. Aber welcher ist es? Ja, nun... Wollen wir es ausprobieren? Es scheint, als sei ich der einzige Mensch, der dich zum Schweigen bringen kann. Oder? Zweifelst du an mir? Vielleicht zweifelst du sogar daran, dass ich dein Onkel Nikolaus bin. Ja, ehrlich gesagt, ja. Na dann komm, ich will es dir beweisen. Augenblick noch. Wenn du Onkel Nikolaus bist, warum bist du dann eigentlich fortgegangen? Bei deinen Möglichkeiten? Ich wollte hinaus, in die Welt. Ich wollte meine Kunst an anderen Objekten ausprobieren. Und das habe ich auch getan. Und du wolltest, dass inzwischen ich mit Hilfe des Herrn Marinelli zu Hause ein wenig, wie soll ich sagen, aufräume. Ja, ganz recht. Und zwar für dich. Nun, vielleicht reicht es für uns beide. Nein. Du wirst mir jetzt Onkel Fabian zurückverwandeln. Der war ein Schurke. Das habe ich inzwischen gehört. Für mich aber handelt es sich darum, mich meines Schuldgefühls zu entledigen. Mein Gewissen zu beruhigen, das mich nachts oft wach hält. Vor allem, wenn die Bankauszüge kommen. Aha. Ich nehme an, das Geld ist gut angelegt. Ja, sehr gut, ja. Zu gut. Ja. Ja, komm, gehen wir. Ja, ich hoffe nur, dass du mir einen Hinweis geben kannst, welcher deiner Rahmen ist. Na, das kann ich nicht. Wir müssen probieren. Gehen wir. Einen Augenblick. Probieren, sagst du. Ich muss dir aber vorher sagen, dass ein aus einem Rahmen zurückverwandelter Mensch nicht wieder in einen Rahmen verwandelt werden kann. Ach so. Du musst also mit der Möglichkeit rechnen, dass Fabian der Letzte ist, dass vorher die gesamte Familie vor dir aufersteht. Gehen wir? Nein, lass mich erst nachdenken. Du zögerst also. Wenn ich nur wüsste, ob du wirklich Onkel Nikolaus bist. Es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass gleich der erste Rabe Fabian ist. Unter 23? 24. Du hast Cosima nicht eingerechnet. Gehen wir? Vielleicht sollte man die Zahl auf 25 erhöhen, lieber Onkel. Und dein belastetes Gewissen? Es bliebe belastet, aber zumindest hätte ich sonst Ruhe. Ein Leben frei von Furcht. Aha. Ja, auch ich hätte nicht übel Lust, mit 25 Raben hier zu leben. Du? Mhm. Du würdest vermutlich am liebsten ohne Raben hier leben. Das freilich wäre noch besser. Stören sie dich nicht? Wenn ich ehrlich sein soll, ich liebe sie nicht. Ich habe ihre frühere Existenz nicht ganz vergessen können. Aber ich betrachte es als eine Verpflichtung, mich ihrer anzunehmen. Es ist ein kleiner Preis für die immerhin erheblichen Annehmlichkeiten. Zudem sind sie possierlich, wenn man sich ein wenig mit ihnen beschäftigt. Und zu bestimmten Jahreszeiten haben sie geradezu etwas Poetisches. Das ist alles sehr verlockend. Mach dir keine Hoffnung, lieber Onkel. Ich bin nicht zu verwandeln. Ich verliere meine Ruhe nie. Na, höchstens manchmal beinahe mit Frau Borgwardt. Außerdem bist du nicht mein Erbe. Und wer ist dein Erbe? Meine treue Haushälterin, die ihr Privatleben mir und meinen Raben geopfert hat. Frau Borgwardt. Das ist nicht schön von dir, Adrian. Ich hätte nicht übel Lust, mich zu rächen und deinen Onkel Jasper auferstehen zu lassen, sodass du jeden Abend Schach spielen musst mit ihm oder deine Tante Winifred oder beide. Hat er den Tiger Jimmy nichts hinterlassen? Nichts. Ich erfuhr zu spät, dass er ein Wohltäter gewesen war, der einen großen Teil seiner Beute für Zuwendungen verbrauchte. Außerdem saß er im Komitee der Methodistenkirche. Aber, lieber Adrian, ich denke daran, ihn und einige seiner Freunde wieder zurückzuverwandeln. Dürfen wir dich dann besuchen? Nun, das ist ein bescheidenes Haus. Du hast recht. Wir wollen uns zunächst Fabian wiederholen. Du hast nun einmal die Verpflichtung ihm gegenüber. Er soll wieder her, wenn er auch in einer Schar von Brüdern und Schwestern auftritt. Gehen wir? Außerdem möchte ich dir doch gern beweisen, dass ich Onkel Nikolaus bin. Na, was gewinnst du daraus, wenn ich es weiß? Was, lieber Onkel, gewinnst du daraus, wenn die Verwandtschaft wieder da ist? Endlich. Nun kommen wir zum geschäftlichen Teil. Lieber Adrian, ich gedenke daraus zu gewinnen, dass die Verwandtschaft nicht wieder da ist. Und deshalb möchte ich dich fragen, was ist es dir wert, um die Karten auf den Tisch zu legen? Ich bin hier, um mir ein Leben in Luxus zu sichern. In Luxus? Ja. Bedenke bitte, dass ich über 60 Mitglieder unserer Familie unterstütze. Das wirst du in Zukunft unterlassen. Sie sollen sehen, wie sie auskommen. Das ist sehr unsozial gedacht, Onkel Nikolaus. Mag sein, ich bin kein sozialer Denker. Ein Leben in Luxus? Ganz recht. Du meinst, lieber Onkel Nikolaus, einen Lebensabend. Ich bin soeben erst 60. Wirklich? Sehe ich älter aus? Wesentlich älter. Na, aber das mag an der Beleuchtung liegen. Noch einen Cognac? Ach so, verzeih, ja, ich vergaß. Du darfst ja nicht. Ich nehme noch einen Cognac. Wie du meinst. Auf dein Wohl? Wohlsein. Ja, weißt du, du hast aber auch ein anstrengendes Leben hinter dir. Das legt sich eben aufs Herz. Mein Herz ist in Ordnung. So? Sagtest du nicht, dass dein Arzt... Ärzte sind Stümper. Gewiss, die meisten. Ja. Aber es gibt Ausnahmen. Mein Freund, Dr. Schelling zum Beispiel. Weißt du, das Heimtückische an unseren inneren Organen ist ja, dass sie sich nicht melden. Sie melden sich einfach nicht, wenn sie falsch zu gehen beginnen. Nur das geschulte Gegenüber kann es feststellen. Woran, wenn ich fragen darf? Na, zum Beispiel am Inneren der Augenlider. Darf ich mal dein Lid runterziehen? Nein, das linke bitte. Moment, es tut nicht weh. Was siehst du? Ja, bitte bedenke, dass ich kein Arzt bin. Wenn auch mein Blick in diesen Dingen ziemlich unfehlbar ist. Also zufällig habe ich da ein ganz vorzügliches Mittel. Ja? Ja. Darf ich es dir bringen? Nein, ich brauche keine Mittel. Schön, wie du willst. Weißt du, alles rächt sich. Und abstinent bist du ja vermutlich nie gewesen. Das Zusammenlegen mit Tiger Jimmy brachte sicherlich einige Verpflichtungen mit sich. Das heißt, wenn du mein Onkel Nikolaus bist. Wenn nicht, muss ihm etwas anderes gewesen sein. Aber reden wir von was anderem. Trinken wir doch noch einen Cognac, was? So, auf dein Wohl. Wohlsein. Das ist doch alles Unsinn. Finde ich auch. Sterben müssen wir alle eines Tages. Ob es ein wenig früher ist oder später. Ja, übrigens. Und deine Hände zittern ja so. Meine Hände? Würdest du mal bitte den linken Arm ausstrecken? Na, so, ja. Ja, und die Finger spreizen. Hä? Ja. Ja, stimmt schon. Was denn? Na, es ist wohl nichts, Onkel Nikolaus. Diese Symptome täuschen ja sehr. Und selbst wenn zwei zusammentreffen, so bedeutet das noch lange nicht, dass es etwas bösartig, dass es etwas Besonderes sein muss. Willst du mir nicht sagen, Onkel? Zufällig kommt heute Nachmittag mein Freund Dr. Schelling zu mir. Weißt du, Donnerstag spielen wir immer ein paar Partien mit Sieg. Spielst du mit Sieg? Nein, aber... Du solltest es lernen, es ist äußerst beruhigend. Ich brauche keine Beruhigung. Natürlich nicht, aber es macht Spaß, weißt du? Ja, tja, was ich sagen wollte. Also Dr. Schelling ist Internist, ein Internist von Rang. Er hat damals den Maharaja von Segalpur behandelt, als er hier war. Und der Maharaja wäre ja bestimmt genesen, wenn sein Leiden nicht schon ein so sehr fortgeschrittenes Stadium erreicht hätte. Ja, so ist er dann ja leider. Naja, es tut ja nichts zur Sache. So weit ist das ja bei dir bestimmt noch nicht. Ich meine, wenn es dir recht ist, gehe ich schnell und rufe gleich meinen Freund an. Er möchte doch sein Stethoskop mitbringen. Willst du mir nicht endlich sagen? Und für alle Fälle gleich die Spritze und die Sonde. Adrian, ich weiß natürlich nicht, ob solche Fälle überhaupt ambulant behandelt werden können, aber wir haben ja nur 7 Kilometer von hier ein Spital, also ein Spital, sage ich dir. Oh, ein Juwel von einem Spital. Also gelegen wie das kostbarste Ferienhotel. Die Fürstin Hotzdorf, du kannst sie doch, nicht? Also du hättest die kennenlernen sollen, jedenfalls. Also sie wollte damals überhaupt nicht wieder heraus. Ja, sie ist dann auch nicht mehr rausgekommen, die Arme. Aber Onkel Nikolaus, du, was ist denn? Du bist ja plötzlich so blass. Ich? Tja, und jetzt wirst du rot. Sag mal, du bist nicht in Ordnung. Das habe ich mir gleich gedacht, als ich dich sah. Komm, leg dich doch zurück. Ich hol dir das Mittel. Du willst mich vergiften. Aber lieber Onkel, Mord scheint bei euch allen eine Art Familienkomplex zu sein. Ich durchschaue dich genau. Das wird dir nicht viel nützen. Ich glaube, ich habe dich soweit, lieber Onkel. Hör auf mit dem Unsinn. Dein Puls geht schnell. Atem auch. Dir wird heiß. Wie? Adrian, ich warne dich. Du mich? Ich habe dich gewarnt. Aber jetzt ist es zu spät. Haben Sie gerufen, Herr Weise? Nein, zum Teufel. Frau Borgwacht, ich habe nicht gerufen. Herr Gott, warum müssen Sie ausgerechnet jetzt hier reinkommen? Sie haben ihn unterbrochen, Frau Borgwacht. Ich danke Ihnen. Beinahe war ich schon ein Rabe, nicht wahr, lieber Adrian? Sehen Sie die Enttäuschung auf seinem Gesicht? Oder ist es Wut? Jetzt wirst du rot, jetzt komm ich dran. Ruhig atmen, Adrian. Was wollten Sie, Frau Borgwacht? Ich wollte mich nur erkundigen, ob Herr Mönckeberg hier übernachtet. Auf keinen Fall. Selbstverständlich übernachte ich hier, liebe Frau Borgwacht. Du verlässt augenblicklich dieses Haus. Nicht nur heute, ich gedenke, einige Zeit zu bleiben. Hätte gerne ein Zimmer nach Süden zur Wiese hinaus. Es ist dir doch recht, Adrian, weißt du, ich liebe diesen Blick auf Grün. Du wirst dieses Haus verlassen, noch bevor es dunkel ist. Vorsicht, Herr Walser, Ruhe bewahren. Herr Walser, Sie sollten Herrn Mönckeberg so nicht gehen lassen. Sehen Sie ihn doch an. Mich? Was soll das heißen? Sehen Sie ihn an, Herr Walser. Es wird ihm etwas zustoßen. Mir? Ein kranker Mann. Ist das eine Verschwörung? Aber Herr Mönckeberg, keineswegs. Ich habe mir schon vorhin gedacht, als Sie kamen. Wie lange noch? Siehst du, Onkel Nikolaus? Und daher habe ich Ihre Erlaubnis voraussetzend Herrn Dr. Schelling angerufen. Er möchte auf jeden Fall ein Bett im Spital freihalten lassen. Sehr weise, Frau Borgwacht. So. Und nun legen Sie sich zurück, Herr Mönckeberg. Ich... Ruhig atmen. Ein, aus. Ein, aus. Herr Walser, Sie sollten doch das Mittel holen, für alle Fälle. Sie haben recht. Nein, ich will kein... Ruhig bleiben jetzt, Herr Mönckeberg. Ruhig atmen, ruhig. Dann halten Sie vielleicht doch noch durch. Eine Krise braucht nicht unbedingt zum Ende zu führen. Ja, wenn sie es auch leider, leider oft genug tut. Die Augen schließen. So ist recht. Lassen Sie mich... Um Gottes Willen, nicht schreien. Sparen Sie Ihre Kräfte. Legen Sie Ihre Hände hin. So. Nicht so verkrampft halten. Geben Sie sie mir. Ruhig atmen. Lockere, Herr Mönckeberg. Locker. Entspannen. Ihr Blutdruck steigt. Ich sehe es Ihnen an. Nein. Ich glaube... Jetzt habe ich Sie soweit. Wir machen jetzt ein kleines Experiment. Nein. Du wirst jetzt ein Rabe, Nikolaus. Ein schöner, grau-schwarz gefiederter Freund im Kreis deiner gefiederten Geschwister. Nein. Rabradakabra. So, mein Lieber. Wo ist Onkel Nikolaus? Zählen Sie einmal Ihre Raben. Ja. Was soll das heißen? Frau Borgwacht. Ich hatte Ihre Erlaubnis voraussetzend das Gespräch mit angehört. Und Sie haben... Viel von Ihnen gelernt, Herr Walser. Mehr, als Sie ahnten. Ja. So scheint es. Es ist gar nicht so schwer, wenn man sich darauf konzentriert. Natürlich wusste ich nicht, ob es gelingt, aber es ist gelungen. Ich habe die Probe bestanden, nicht wahr, Herr Walser? Jedenfalls danke ich Ihnen, Frau Borgwacht. Sie wollten mir gewiss eine weitere Belastung meines Gewissens ersparen. Nun, ich hatte Angst um Sie. Sie waren erregt, Herr Walser. Sie sollten sich vor Erregung hüten. Ist das eine Warnung? Es ist immer gut, sich in der Gewalt zu haben. Sehen Sie mich an. Ich verliere meine Ruhe nie. Sie haben recht. Ich werde jetzt meinen Spaziergang machen. Und kommen Sie bitte nicht zu spät zurück. Wie bitte? Wir essen um 7:30. Und wir stehen früher auf, ab morgen. Und trinken weniger. Sind das Weisungen? Wünsche. Zu Ihrem Besten. Frau Borgwacht, Sie kennen mein Testament. Noch kann ich es ändern. Tun Sie das ruhig. Ich verstehe Sie nicht. Sie sind noch jung. Sie werden mich ohnehin überleben. Wollen Sie mir das versprechen, Frau Borgwacht? Aber Herr Walser, versprechen kann ich es nicht. Es gibt ja auch noch höhere Gewalt. Es könnten Katastrophen kommen. Richtig, ja. Es könnte sogar der Fall eintreten, dass ich Sie bitte, mich in einen Raben zu verwandeln. Werden Sie es dann tun? In einem solchen Fall werde ich Sie bitten, gleichzeitig das Gleiche für mich zu tun. Das war's, was ich wissen wollte. Vielen Dank, Frau Borgwardt. Herrn Walsers Raben von Wolfgang Hildesheimer. Mit Hans Lothar, Elisabeth Flickenschild, Lina Karstens, Friedrich Domin. Komposition Siegfried Franz, Regie Fritz Schröder-Jahn. Produktion Bayerischer Rundfunk mit dem Norddeutschen Rundfunk 1960.